Das Ballett Kiel hat die Schöne und das Biest inszeniert und für alle Ungebildeten, die die Geschichte noch nicht kennen, hier eine kurze Zusammenfassung. Ein überheblicher, schöner Prinz wird von einer Fee in ein hässliches Biest verwandelt. Eines Tages wird dieser Prinz von einem Mann besucht, der eine Blume von dem Prinzen stiehlt, woraufhin der Prinz eine der Töchter des Mannes fordert, denn wir sind schließlich im Märchen und dort kann man eine Frau für eine popelige Blume verhökern. Die schöne Tochter soll sich durch das Stockholm-Syndrom dann in das Biest verlieben und den Zauber, der auf ihm lastet, brechen. Das Ganze ist ein Märchen und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich verrate, dass es am Ende ein Happy End gibt. Inszeniert wurde das Ballett in Kiel durch den ukrainischen Ballettdirektor Jaroslav Iwanenko. Als musikalische Grundlage wurde Musik aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert gewählt. Die Musik changiert also zwischen melancholisch, romantisch oder pompöser Musik, die schon fast nach Filmmusik von Hollywood klingt. Das Biest ist in einer Doppelrolle mit Pedro Pires als Prinz und Amilcar Moret González als Biest besetzt, was für eine derart facettenreiche Figur, finde ich, auch der richtige Schritt war. Mich hat der Abend überzeugt. Das Ballett setzt die Geschichte, die so alt ist wie die Zeit, wirklich gut und modern um. Das Bühnenbild ist für meinen Geschmack etwas kitschig, die Bühnentechnik wird aber intelligent eingesetzt und gibt der ganzen Inszenierung so die kleine Prise Extrasalz, die dem Stück sonst gefehlt hätte. Mir hat es gut gefallen, unter anderem auch, weil das Ende etwas überraschend war. Was das genau ist, verrate ich euch hier aber nicht. Wer das wissen will, muss sich das Stück schon selber angucken. Die nächste Aufführung ist am 10.12. und es gibt nur noch Restkarten. Für Studierende gilt ab Platz Kategorie 4 im Opernhaus der Studiepreis von 8 Euro.